diesem Braus. Die hätt ich gesendet, die Kinder hinaus. Mein Hand sie getragen, getragen hinaus. Ich durfte nicht dazu sein. In diesem Wetter, in diesem Saus, die Höhe.